So sieht das aus. So, da gibt's ja auch eine Zone. Ja, auch eine Zone, genau. Also meinst du jetzt die amerikanische Besatzungszone, die britische Besatzungszone oder die sowjetische Besatzungszone? Die sowjetische Besatzungszone gibt's doch gar nicht, denke ich. Die erstmal früher in Deutschland. Aus der Zone komme ich? So, ja, dann aus aber welcher Zone kommst du denn? Hey Mann, so gesehen komme ich aus der amerikanischen Zone. Genau. Im Westen war das damals. Das waren Zeiten. Liebst du es mir nach wie vor die Pizza-Kaltzone? Zone ist Zone. It's a Zoni. Hey Mann, es gibt ja sogar eine Polenzone seit dem Irak-Polen-Konflikt. Irak-Polen? Ja. Die haben da keinen Konflikt? Natürlich. Und seitdem gibt es eine polnische Besatzungszone. Polnische Besatzungszone? Habe ich wohl gehört. Wo sind denn die Polen? Im Norden, in der Mitte, im Süden? Im Norden sind wir doch drüber geflogen. Achso. Ich habe jetzt nur vergessen, wo die pakistanische Zone war. Die pakistanische? Naja, da gab es doch immer einen Konflikt. Irak-Pakistan? Ja, logisch, um Tee oder so ging's da. Aber ich meine, Pakistan hat doch keinen Tee. Ach, Indien meinst du? Meine ich ja. Indien und Pakistan. Was ist da hier hupf wie gesprungen? Irak oder ein Land deiner Wahl, Konflikt. Naja. Sag mal, wo ist eigentlich Fanny abgeblieben? Fanny van Dan? Eben war doch die ganze Zeit noch da. Rätselhaft, oder? So sieht's aus. Die Geschichte einer Band. Gleich geht's weiter. So, Kinder. Gleich geht's weiter. Gleich geht's in der Tat weiter. Wir haben jetzt aber natürlich erstmal noch eine Pflichtaktion hier zu absolvieren, nämlich, das wird die Kenner dieser Sendung nicht wundern, das Fritz-Info. Wenn Fritz in Strausberg, dann 102,6. Fritz-Info. Und zwar um 0.31 Uhr. Das Wetter, nachts bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad. Am Tag gibt's mal mehr, mal weniger Wolken. Und es soll kaum regnen. Dazu Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Bundespräsident Rau ist am Abend in Berlin von der Bundeswehr mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Die Zeremonie fand im Park vom Schloss Bellevue statt, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Rau wird morgen die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Köhler übergeben. Bundeskanzler Schröder erwartet, dass das Europaparlament den designierten Präsidenten der EU-Kommission Barroso bestätigen wird. Er gehe fest davon aus, dass Barroso die Zustimmung des Parlaments erhalten werde, sagte Schröder am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel. Dort hatten die 25 Staats- und Regierungschefs den portugiesischen Regierungschef Barroso als Nachfolger von Kommissionspräsident Prodi nominiert. Auf dem Flughafen München ist am Abend offenbar eine Flugzeugentführung vereitelt worden. Nach Polizeiangaben hat der Pilot eines Airbuses kurz nach dem Start in München Alarm gegeben. Die Maschine sei auf dem Weg in die türkische Stadt Istanbul gewesen. Nach 10 Minuten sei der Airbus dann zum Münchner Flughafen zurückgekehrt. Der mutmaßliche Entführer konnte festgenommen werden. Die 158 Menschen an Bord des türkischen Flugzeugs blieben unverletzt. Die Identität des Entführers und seine Motive sind bisher nicht bekannt. Und zum Sport. Der DFB hat Ottmar Hitzfeld offiziell das Amt des Fußball-Bundestrainers angeboten. Hitzfeld hat sich allerdings noch nicht entschieden. Er hat sich eine Woche Bedenkzeit erbeten. Und der Verkehr auf Fritz hat aktuell keine Meldung, deswegen gute Fahrt. Lässisch lockt die liebliche Lausitz. Fritz präsentiert das Populario-Festival. Es rocken die Lausitz, Blackmail, Mia, Slut, Olli Schulz und der Hund Marie, Miles, Spilsbury und viele, viele mehr. Das Populario-Festival, moderiert von Radio Fritz und Popagent Max Spalek. Am Freitag und Samstag auf dem Segelflugplatz Kleinkoschen bei Senftenberg. Mehr Infos fritz.de. Populario, 2 Tage Festival mitten in der Lausitzer Seenlandschaft. Und im Radio? 3 Stunden Musik. Fritz! Ja, heute hier eine spezifische Sendung in spezifischer Ausrichtung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, die letzte halbe Stunde mit Zusammenschnitt der Zusammenschnitt. Ihr wisst ja, David fleißig Sendung mitschneiden und immer für die darauffolgende Sendung Mini-Hörspiel machen. Diese Hörspiele hängen aber miteinander zusammen, waren Folge. Wir sind 55 Folgen oder 51 Folgen liefen so ungefähr in den letzten anderthalb Jahren und jetzt hat er sie alle zusammengeschnitten zu einem

Hey Mann, das war's dann wohl gewesen mit den Talkfunkers. Jürgen nahm sehr bald den Job bei Gott an und Bernd hatte keinen Bock, in einem Duo mit mir zu spielen, ging also nach Kuba zu seiner Familie zurück. Ich schaute mir noch ein Weilchen den absolut großartigen Irak von innen an, kaufte mir einen iPod und war dann aber auch froh darüber, anschließend in meiner Heimat, dem guten alten Europa, wieder Deutschlandfunk hören zu können. Kinder, das war's mit dem Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von meinem Telefonat mit Herrn Gott, erzähle ich dann im Herbst. Insbesondere das Vertragliche. Das interessiert natürlich besonders, kann ich hier aber leider nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. Nächste Woche Wunschmusiksendung, wer noch einen Wunsch hat, an kuttner@kuttner.de mailen, schreiben hilft jetzt nicht mehr, oder auf www.kuttner.de beim Forum eintragen. Das ist erstmal Sommerpause, dann machen wir uns mal ein paar Gedanken, oder? Überlegen mal ein paar schicke Sachen und dann geht's irgendwann im September weiter. Das war jetzt aber nochmal die letzten anderthalb Jahre Sprechfunk in Kurzfassung. Von Johnny über den Irak zu Fanny van Dunn und Gott. Und das alle, die Macht von David. Ist er nicht großartig, oder? Danksagung an david@kuttner.de. Ansonsten harren wir gemeinsam der nächsten Woche und der Dinge, die dann kommen. Ich sage Tschüss hier jetzt dann. Weiter mit dem Night Flight. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. sie's hoch.